Praise the Lord. Hallelujah. You are welcome in Jesus' name. Amen. Amen. Amen. We will continue with our message, which is about the angels. Es geht weiter mit unserer Botschaft über die Engel. Amen. Amen. We have to know who they are. Wir müssen wissen, wer sie sind. We have to know how they function. Und wie sie funktionieren. We have to know their work. Und ihre Werke kennen. Amen. Ihre Aufgabe kennen. Praise the Lord. Halleluja. They are heavenly hosts. Amen. Sie sind himmlische Soldaten. Amen. Amen. They are part of our family. Amen. Sie sind Teil unserer Familie. Except Lucifer. That is now Satan. Nur der Satan, der früher Luzifer war, er gehört nicht zu unserer Familie. Amen. Praise the Lord. We have learned a lot about them. Amen. And that is about their nature. Wir haben schon viel über ihre Natur gelernt. We learned that they are creatures. Wir haben gelernt, dass sie Geschöpfe sind. That they are created. Dass sie erschaffen sind. And what God creates, you are not to worship what He created. Und das, was erschaffen wurde, sollten wir nicht anbeten. And that is why angels are disqualified from being worshipped. Deswegen sind Engel disqualifiziert und sollten nicht angebetet werden. Amen. Amen. Don't worship angels. Sie sollten Engel nicht anbeten. That they are created disqualifies them. Dass sie erschaffen sind. Macht sie, disqualifiziert sie. Don't call upon them. They are not your messengers. They are the Lord's messengers. Sie auch nicht rufen, weil sie sind nicht unsere Boten, sondern die Boten Gottes. Jesus did not introduce the angels to us. Jesus hat uns die Engel nicht vorgestellt. When he was about to leave, he introduced the Holy Spirit to us. Bevor er gegangen ist, hat er uns den Heiligen Geist hinterlassen. And he called the Holy Spirit the helper. Und er hat den Heiligen Geist einen Helfer genannt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And number two, no sex among them. Und es gibt auch keinen Geschlechtsverkehr unter den Engeln. Amen. Amen. No sex among them. Es gibt keinen Geschlechtsverkehr unter ihnen. No male, no female. Da ist auch kein männlicher oder kein in weiblicher. Heaven, there's no male, there's no female. Im Himmel gibt es kein männlich oder weiblich. Amen. Amen. Only in heaven, the spiritual world. In der geistlichen Welt ist das nur in so. In the spiritual world, there's no male, no female. In der geistlichen Welt gibt es keinen Mann oder keine But Frau. But here in the natural hier, world, there's male, there's female. Gibt es Mann und Frau. Amen. Amen. If you look at the homosexual, all these people, amen. Amen. They want to bring what is in the spirit into the physical world. Zum Beispiel Menschen, die homosexuell sind, sie versuchen das Geistliche ins Physische zu bringen und deswegen zu sagen, es ist doch egal, ob man Mann oder Frau ist oder ob man Mann oder Frau liebt, weil es ist doch eh alles gleich. Amen. Amen. In the spirit world, yes, there's no male, no female. In der geistlichen Welt gibt es keine Geschlechter, das stimmt. Amen. But in the natural world. Aber in der physischen Welt. Amen. Amen. There is male, there is female. Gibt es Mann und Frau? Man does not marry man. Da woman, Männer is not heiraten keine Männer. An abomination. Und Frauen heiraten auch keine Frauen. Amen. Amen. One of the reasons, you know, just the main reason why Sodom and Gomorrah, two cities were destroyed. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb zwei Städte zerstört worden sind. During the time of Lot, amen. Während der Zeit von Lot. Remember the two angels. That zwei went Engel, to Lot. Die zu Lot gegangen sind. Amen. To warn Lot. Amen. Um Lot and the, you know, the men of they went the two angels they appear as men. Und diese zwei Engel sind als Männer erschienen in dieser Stadt. And the men of Sodom wanted to have sex with them. Und die Männer in Sodom wollten diese zwei Engel sozusagen vergewaltigen, misshandeln. Amen. They were knocking. There's no Lot had to hide the angels. Lot musste die Engel sogar bei sich zu Hause verstecken, diese Amen. Zwei Männer. And they have to hide them so that these people will not take them and have sex with them. So you know you can see how it was so heavy. That evil was so heavy in Sodom and Gomorrah. Deswegen zeigt sich einfach, dass das Böse so krass war in Sodom und Gomorra. Amen. Amen. And you know, and because of that city, the two cities, they were destroyed. Und deswegen wurden diese zwei Städte zerstört. By the angels. Durch die Engel. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God still hates it today. Gott hasst das heute immer noch. It is only through Jesus. There is no male, no female. Go to Galatians, please, please. Galatians, please. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 3. Galater 3. Amen. Amen. From verse 25. Galater 3, 25. He said, but after the faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Amen. Amen. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. We are no longer under the law. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Amen. Amen. Before faith came, we were under the law. Bevor der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz. It's like, you know, I don't know if it happened here in Africa. If your parents die early. Wenn in Afrika Eltern früh sterben. And you are so young. Und man noch jung ist. The family will give your father's properties, everything he owns, to the seniors, one of these, or some of the seniors in your family. Gibt gibt der Vater, der verstorben ist, all sein Besitz und all dieses Erbe an seinen älteren Bruder oder an seine ältere Schwester. Because you are too young to handle whatever your father, your parents left behind. Weil die Kinder von diesem verstorbenen Vater noch zu jung sind, um mit diesem Erbe umzugehen. And they are taking care of them, they are taking care of you. Deswegen müssen die älteren Geschwister dann auf die zurückgelassenen Kinder aufpassen und auf das Erbe. It means you are under a master. Das heißt, du bist unter einem Meister. Amen. It's like a king. If a so king is born, wenn ein König geboren wird. And as a baby, it's under a master. Ist er als Baby noch unter einem Meister. Amen. Die Eltern passen noch auf ihn auf. Und he is now mature. Aber wenn er dann reif genug ist, amen, kann er dann diesen Titel sozusagen annehmen. The law came until Jesus is here. Das Gesetz kam, bis Jesus Christus auf einmal, amen, da war. And that's why there is no longer 10 commandments and all other commandments. Deswegen gibt es diese 10 Gebote nicht mehr. It's now believing Jesus. Jetzt glauben wir einfach an Jesus Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you are still fighting, wenn wir immer noch kämpfen, going after the laws, it und hinter dem Gesetz her sind, gehen wir zu Mose, nicht zu Christus. Amen. Amen. But after the faith is come, we are no longer under a schoolmaster. For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Amen. Amen. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus also talked about marriage in heaven. He said there is no marriage in heaven. Über die Ehe im Himmel. Es gibt because keine there is no male, no female. Weil kein männlich oder weiblich ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Number 3, angels are immortal. Der dritte Punkt, den wir besprochen hatten, war, dass Engel unsterblich sind. And that is why hell is necessary. Deswegen ist die Hölle wichtig. Hell is necessary. Die Hölle ist wichtig. To be dead. Amen. Amen. Because the spirits never die. Weil Geister nicht sterben. No one is going to die. Niemand wird sterben. Because you're the part of you. That is, you know, your spirit is who you are. Weil dein Geist ist das, was dich ausmacht. You have a body. Du hast einen Körper. Oh, sorry. You are a spirit, you have a soul, you live in a body. That's it. Du bist ein Geist, du hast eine Seele und lebst in einem Körper. Amen. Amen. And you know, the part of you that never dies is your spirit. Der Teil von dir, der niemals stirbt, ist dein Geist. And that's why if your spirit is not Jesus Christ, you go to hell. Deswegen, wenn dein Geist nicht Jesus Christus ist, gehst du in die Hölle. Except your spirit is Christ, then you will live with Christ forever. Wenn dein Geist ist Christus, dann lebst du mit Christus für immer. That your spirit is not Jesus Christ does not mean your spirit is going to die. Aber sein Geist, dass dein Geist nicht Jesus Christus ist, heißt nicht, dass du nicht sterben wirst. You're saved. Your spirit is going to live forever. Selbst die Ungläubigen werden für immer leben. Amen. Your spirit. That's why you know the rich man and Lazarus. That's an example. Amen. Und das ein Beispiel dafür sehen wir bei der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Amen. The rich man was still alive. Der reiche Mann ist nach seinem Tod. The spirit Tod was still living. Immer noch lebendig gewesen. Amen. Er hat gelebt, aber in der Hölle. Praise the Lord. Halleluja. People think once they die, it's over. Leute denken, nach dem Tod ist es vorbei. And if you understand this, you know that to commit suicide is so bad. Und wenn wir das verstehen, wenn wir erkennen, dass Selbstmord schrecklich ist. You think when you die, it's over. Weil man you denkt, you are not here. You are not here. You are going to where it's even worse. Ich verlasse diese Welt, weil sie so schlimm ist. Aber du gehst an einen Ort, der noch schlimmer ist. Hell, auf there ewig, is no God in hell. Weil da Gott nicht mehr ist in der Hölle. You are separated from here forever. Dann bist du für immer getrennt von Christus. Amen. Here you see people see experience. Even though you that commit suicide, though if you are even you are not a child of God and you commit suicide, you are still experiencing Christ. Obwohl du kein Kind Gottes bist, erfährst du dennoch die Gnade Gottes. The sun that shines is coming from him. Die Sonne, die scheint, kommt von Gott. The rain that falls, der Regen, der fällt, der auch deine Ernte gut macht, kommt auch von Christus. The air you breathe in, die Luft, die du einatmest, um überhaupt am Leben zu sein, die kommt auch von Christus. The goodness of the Lord. Du erfährst hier auf Erden trotzdem noch die Gutmütigkeit Gottes, obwohl du kein Kind Gottes but bist. A time is coming when you are going to be separated. Aber es kommt from eine him Zeit, forever. Wo du für immer von ihm getrennt wirst. Amen. Amen. That is hell. Und das ist die there Hölle. Is no God in hell. Weil Christ is in not der there. Hölle ist Gott nicht mehr. That's why it's so, nicht it's so mehr. Heavy. It's so terrible. Ist das so schrecklich dort. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you put just a finger inside fire, you know how painful it is, talkless of the whole body. Wenn du dein Finger in eine Flamme steckst, dann du merkst, wie schmerzhaft das ist, geschweige denn dein ganzer Körper da drin, auf ewig. Praise the Lord. Halleluja. You know, when it comes to Christ, fire, his fire is different from the fire in hell. Christ's fire is different from the fire in hell. Das Feuer von Christus ist anders als das Feuer in der Hölle. Remember the three Hebrew boys. Erinnert euch an die drei hebräischen Jungs. Amen. Amen. No, no, the Lord will take away the whatever is the pain in that fire. Take it out. Der once Herr it comes to his children. Bei seinen Kindern. Is somebody getting it. Christus schützt seine Kinder so sehr, dass selbst im Feuer sie keinen Schmerz erleiden. You know, when Stephen was being stoned to death. Als Stephanus gesteinigt wurde. Amen. Imagine the pain. Stellt euch diesen Schmerz vor, wie sehr das wehtun muss. Aber der Herr hat mir gesagt, er hat das gar nicht gespürt. Es war so, als die drei hebräischen Jungs im Feuer waren. Amen. Die sind auch nicht verbrannt. Das Feuer konnte sie nicht verbrennen. Daniel in the lion's den. Amen. The lion could, you know, even use the lion as a pillow. Die Löwen konnten ihn nichts anhaben. Er hat sie sogar als Kissen benutzt. Amen. Amen. So also, you know, when things are happening to you, wenn Dinge dir zustoßen, ist der Herr bei dir. Amen. Amen. You know, Stephen remembered the Lord. Stephanus hat sich an den Herrn erinnert. Amen. He said, forgive them for they don't know what they are doing. Er hat gesagt, vergib diesen Leuten. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Er hat sie nicht verflucht. Is somebody getting it? He said, forgive them for they don't know what they are doing. Er hat sich an den Herrn erinnert. Amen. Amen. You learn to remember him always. Wir lernen uns ständig an den Herrn zu erinnern. Praise the Lord. Halleluja. Again, number three, they are immortal. Sie sind unsterblich. God will not kill Satan. Und Gott kann den Teufel demnach auch nicht töten. He will not kill Satan. Er wird den Teufel nicht because töten. Because he did not create the spirit. To be killed. Weil Geister nicht getötet werden können. Amen. Mm. He did not create the spirit to die. Der Geist kann nicht getötet werden. Amen. Amen. And that is why again the hell is necessary. Deswegen ist die Hölle wichtig. Amen. Amen. Number four, the angels are mighty. Engel sind mächtig and powerful. Und kraftvoll. Amen. Amen. They are mighty and powerful. God gave them kraftvoll. Their power. Gott hat ihnen ihre Kraft gegeben. Number five, they are numerous. They are many. They are very many. Sie sind unzählig. Amen. Amen. Number six, the angels have various ranks. Engel haben auch verschiedene Ränge. And we talked about the first rank of angel, which is the angel of the Lord. Und wir haben über den ersten Rang der Engel gesprochen und der ist der Engel des Herrn. Amen. Amen. The angel of the Lord. Der Engel des Herrn. Is the head of them all. Ist der Kopf of all the angels. Aller Engel. Is the head of the arch, even the archangels. Er ist sogar der Kopf der. That's the chief angel. Amen. Amen. He is the head of them all. Er ist der Kopf von den allen. And we read in a place where the Bible said the name of the Lord is in him. Und wir haben auch gelesen, dass der Name des Herrn in diesem Engel ist. And we now understand that the angel of the Lord is Christ himself. Und wir haben verstanden, dass der Engel des Herrn Jesus Christus selbst ist. Amen. Amen. Then number two of the rank is the archangels. Der zweite Platz sind die Erzengel. Archangels. Die Erzengel. Do you know Gabriel is one of them? Dazu gehört Gabriel, Engel Gabriel. That brings information. Der Botschaften bringt. He has a message from the Lord. He brings it. Er bringt die Botschaften des Herrn. He was the one that came to Mary. Er kam auch zu Maria. Came to Zacharias. Er kam auch zu Zacharias. No, he was the one bringing the victory to Daniel. Amen. Er hat auch diese Botschaft zu Daniel gebracht. Amen. Once Gabriel appears, you know that there is Wenn a Gabriel message for you. Kommt, dann ist es immer mit einer Botschaft. Amen. Amen. Then Angel Michael. Dann noch Engel Michael. Which is of, you know, that is a warrior. Er ist ein Krieger. A fighter. Das ist der Kriegerengel. Amen. Amen. I want to see Angel Michael. Wenn Engel problem. Michael sieht, dann gibt es ein Problem. Amen. Amen. Because he's a fighter. Weil er ein Kämpfer ist. Amen. Amen. He was the one that fought Lucifer. Er hat gegen Lucifer gekämpft. And drove them out, kicked them out of heaven. Und hat sie aus dem Himmel Somebody verbannt. Somebody get in it. Amen. In Revelation 12, he kicked them out of heaven. In Offenbarung 12 lesen wir das. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And when Daniel, you know, Angel Gabriel could not get the victory through because of the atmosphere, Satan, the kingdom of Satan, they were operating. And they were fighting against the work of God. Amen. Amen. Then Angel Michael was informed to be there. And you know, he cleared the floor and there is a move. Genau, Engel Gabriel wollte diese Botschaft durchbringen zu Daniel. Aber er ist nicht durchgekommen, wie er bläst. Er ist nicht durchgekommen. Und deswegen musste Engel Michael ran, um sozusagen Platz zu schaffen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Hi. You are welcome. You can sit there, please. Okay. You are welcome. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You can see these two angels, the archangels. Der Erzengel. Amen. Amen. Angel Gabriel. Engel Gabriel. Angel Michael. Engel Michael. Then Lucifer. Dann Lucifer. These three, they are archangels. Diese drei sind Erzengel. We know that, you know, Lucifer fell. Wir wissen, dass Lucifer gefallen ist. Amen. Amen. Fell from heaven. Er ist gefallen vom He Himmel. Demanded worship, to be worshipped. Weil er wollte angebetet werden. Amen. Amen. He asked for the impossibility. Er hat für das Unmögliche gebeten. Amen. Amen. It's only the creator that is to be worshipped. Nur der Schöpfer selbst muss angebetet Don't werden. Worship angels. Du betest keine Engel an. Amen. Amen. Lucifer demanded worship. Lucifer wollte angebetet werden. And because of that, he Und deswegen was kicked out of heaven. Wurde er aus dem Himmel verstoßen. So those are the three chief angels. Das sind diese drei Hauptengel. They are known as the archangels. Sie als Erzengel bekannt sind. Amen. Amen. Number four, we are also in the principalities. Wir haben auch über diese Mächte gesprochen. The angel called principalities. Engel, die Mächte genannt werden. They are the terrible angels. Das sind die schrecklichen Engel. Amen. That you know they are so dangerous to humans. Sie sind sehr gefährlich für Menschen. Principalities are so dangerous Diese to humans. Diese Mächte und Gewalten sind gefährlich für Menschen. Amen. Amen. They are everywhere today. Sie sind überall. They are the angels of the nation. Sie sind die Engel der Nationen. Amen. And they have demons under them. Und sie haben Dämonen unter ihnen. Amen. Amen. They are the people. They are the angels that make the laws. Das sind die Engel, die Gesetze machen. Somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. They have their terrible ways and systems. Sie haben ihre schrecklichen Wege und Systeme. The different ways they use to control the nation. Verschiedene Wege, womit sie versuchen, Nationen zu kontrollieren. And they have their desire for you. Und sie haben auch ihre Wünsche für dich. And that's why once you come to Christ, so wenn du zu Christus kommst, it changes your desire. Verändert er deine Wünsche. Amen. Amen. It's not all desire that is coming from Christ. Nicht alle Wünsche in dir sind von Christus. Amen. Amen. And that is why before you desire to let the Lord be the one that desire it for you. Bevor du dir Dinge wünschst, lass es, was der Herr es für dich wünscht. Go to Psalm 78. Psalm 78. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 78. Psalm 78. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord have desire for you. Der Herr hat Wünsche für dich. So also Satan have desire for you. So hat auch der Teufel Wünsche für dich. We talk about these principalities a lot today. Wir werden heute viel über diese Mächte und Gewalten sprechen. Amen. Amen. Because Christ himself is also a principality. Denn Christus selbst ist auch eine Macht und eine Gewalt. The head of all principalities. Aber er ist der Kopf aller Gewalten und Mächte. Amen. Christ is the head of all. Christus ist der Kopf von allen. Amen. Amen. They are under his feet. Sie sind unter seinen Füßen. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. The principalities. You know, principle is coming from principalities. Principle. Die Prinzipien. Principle is mean law. Das heißt Gesetz. They make law. Sie machen Gesetze. Amen. Amen. They back law. Sie unterstützen Gesetze. Law. Sie beeinflussen Gesetze. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The law of Christ. Christ has his own law. Aber Christ hat auch seine Gesetze. Amen. Amen. Satan has his law. Aber genauso hat auch der Teufel seine Gesetze. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 29, because of time, we have a lot to quickly cover before we close. Amen. 29. He says, so they did it, and were well filled. For he gave them their own desire. Amen? Amen. They desire some certain food. Da aßen sie und wurden völlig satt. Er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Be careful of what you desire. Nimm dich in Acht vor dem, was du dir wünschst. You know, that's why fasting to get things from God is very dangerous. Deswegen zu fasten, um Dinge von Gott zu bekommen, ist sehr gefährlich. Don't fast to get anything from God. Wir fasten nicht, um irgendwas von Gott zu bekommen. God is not a wicked God. Gott ist kein bösartiger Gott. He loved you so much and he came here to die for you. Wenn er dich so sehr geliebt hat, dass er für dich gestorben ist, Was hat er dir denn sonst noch nicht schon gegeben? Aber Kinder Gottes leben wie Bettler. Sie fasten und beten und fasten und beten, um Dinge zu bekommen. Aber du kannst nicht fasten und beten für Erfolg. Wie ein Baby beispielsweise. Ein Baby fasst und betet nicht dafür, dass es gefüttert wird. Amen. The parents just love the die baby. Eltern lieben einfach das Baby und füttern das Baby zur rechten Zeit. Time to buy whatever is they are there to zur rechten to Zeit versorgen sie für das Baby. That baby doesn't need to fast and pray to das get Baby anything. Muss nicht um Versorgung betteln. Amen. Amen. Just like, you know, so many in the church are doing today. So genauso wie viele in der Gemeinde das machen. Amen. God walk by principle. Gott arbeitet durch Prinzipien und nicht durch Gefallen. Amen. Amen. It's not who cry most. Es geht nicht um, wer am meisten It's weint not who beg most. Oder wer am meisten bettelt. People begging and begging and begging. Du kannst so lange betteln, wie du willst. You know, you don't beg in Christ's world. Wir betteln nicht in der Welt von Christus. Amen. You know, that maybe we go there today. Amen. Amen. You know, what do you call that man? The prodigal's brother, amen. Amen. He did not know that what belonged to the father belonged to him. Der Sohn, der Bruder von dem verlorenen Sohn, er wusste nicht, dass das, was seinem Vater gehört, ihm schon lange gehört. Amen. Amen. If you can understand that very place very well, wenn wir diese Stelle verstehen würden, be jealous of people having anything. Würden wir uns, wenn wir keine Eifersucht haben. He was almost jealous of the brother. Er war fast schon eifersüchtig auf seinen eigenen Bruder. Amen. Yeah, for, you know, this my brother. I've done everything wrong. I've done so many things wrong. And now he's back. You are doing this for him. Mein Bruder hat so viel falsch gemacht und jetzt kommt er zurückgekrochen und du machst direkt eine Feier für ihn. We have time. We go there later. Amen. And the father said, "Don't you know what belongs to me belongs to you?" Und der Vater hat dann gesagt, aber wieso regst du dich auf? Weißt du nicht, dass das, was mir gehört, auch schon lange dir gehört? Sons never beg. Söhne betteln nicht. It's only servant that beg. Nur Knechte betteln. The beg. Im Alten Testament hat man the gebettelt. Period of Moses, they beg. Bei Mose hat man auch gebettelt. Now we are sons aber jetzt of God. Sind wir Söhne Gottes. Sons never beg. Söhne betteln nicht. Praise the Lord. Halleluja. He said, what belongs to me belongs to you. Was mir gehört, gehört euch. You know, if you send somebody a message, you are going to equip that person. Wenn du jemanden eine Aufgabe gibst, wirst du die Person auch ausstatten, um diese Aufgabe zu erfüllen. Jesus said he sent us. Jesus hat gesagt, er hat uns ausgeschickt. If he sent you, wenn er dich gesandt hat, dann wird er dich auch versorgen. It will be wicked of him to send you without equipping you. Es wäre bösartig, wenn er dich irgendwo hinschickt, ohne dich vorzubereiten, auszustatten. You know, if you are going to work in H&M, for example, wenn du bei H&M arbeitest, beispielsweise, to give you what you are going to use to work. Wird man dir Arbeitssachen geben dafür. Amen. They are going to provide you things, man wird für dich da Arbeitsmaterial besorgen. You don't need to fast and pray to get it. Du musst nicht dafür fasten und beten, um dieses Arbeitsmaterial zu bekommen. Amen. If the Lord is the one send that send you into this, you know, if he's the one that sends you to do things. Wenn der Herr dich schickt, etwas zu machen, etwas zu tun, you don't need to fast and pray. Musst du nicht fasten, beten, um ausgestattet dafür somebody zu sein. Somebody told me to come and, you know, one of my children said, come and bless my house. Einer meiner Kinder hat darum gebeten, dass ich ihre Wohnung segne, in die sie gerade neu eingezogen ist. Da habe ich gefragt, ist es der Herr, der dir gesagt hat, dass du diese Wohnung nehmen sollst? Wenn es der Herr ist, dann muss ich es segnen, weil es schon gesegnet ist. He never give you anything without blessing. Er gibt dir nicht etwas, was er nicht vorher segnet. Praise the Lord. Halleluja. You know, when he created the garden. Als er den Garten Eden erschaffen hat. Look at Genesis 1. He created after creation, he blessed them. Nachdem er das alles erschaffen hat, hat er das gesegnet. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, these principalities, they have desire for you. Diese Mächte und Gewalten haben Wünsche. They have their evil desire. Sie haben for ihre you. Bösartigen Wünsche für dich. Bevor du dein Leben zu Christus gegeben hast, haben sie deine Wünsche und deine Bedürfnisse kontrolliert. Bevor du dich Christus hingegeben hast, waren sie in Kontrolle von deinen Wünschen und Bedürfnissen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You don't fast for desire, please. Wir fasten nicht für Wünsche. Amen. Amen. I'm not saying you don't fast at all. Ich sage nicht, dass wir nicht fasten sollen. Ich faste. I don't fast to get anything aber ich faste nicht, um Dinge von Gott zu bekommen. Amen. Amen. I just fast to speak to my body. Ich faste einfach, um meinen Körper zu disziplinieren. Amen. Because Amen. Your body is to obey you. Aber dein Körper sollte dir gehorchen. And not you obeying your body. Und nicht du, der deinen Körper immer gehorchen somebody muss. Getting it. Amen. Amen. Amen. Amen. Fasting move me. Das Fasten bewegt mich, es hilft mir, aber nicht Gott. It cannot take anything from God es kann you. Nicht etwas von Gott wegnehmen, Amen. Um es dann dir selbst Jesus zu geben. Christ that moved God. Nur Jesus Christus konnte Grace Gott bewegen. God. Nur Gnade kann Gott bewegen. Amen. Amen. Fasting is you walking. Wenn du fastest, arbeitest du. Is somebody getting it? Im Christentum ist man so krass gewöhnt an das Fasten. Für die kleinste Sache fastet man direkt. Vor Jahren, weiß ich noch, bei meinem Vater mussten selbst die Babys fasten. Praise the Lord. Halleluja. Babys, Babys mussten nicht mitfasten. Praise the Lord. Amen. You fast for everything. Man fastet dafür alles. Amen. That's work. Aber das sind Werke. Amen. Das ist nicht Glauben. Fasting never move Christ. Das Fasten bewegt Christus never nicht. Move God. Es bewegt Gott nicht. It is belief. Der Glaube, das bewegt ihn. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So also, let me quickly give you this, that even when we were praying for this house, Auch als wir für dieses Haus gebetet haben. Amen. We are saved for so many years to have a house. Haben wir jahrelang dafür gespart, um ein Haus zu bekommen. And you know, to have a house in Deutschland is not easy. Und in Deutschland ein Haus zu bekommen ist nicht einfach. And we thank God with God all things are possible. Aber wir danken Gott, dass mit ihm alles möglich ist. There is nothing impossible. Es gibt nichts, was unmöglich ist mit Christus. Amen. There was a time I asked the Lord, I said, what are we going to do? Und ich habe den Herrn dann irgendwann gefragt, was sollen wir machen? Wie soll es weitergehen? Soll ich fasten und beten? Fasting and fasting. Soll ich fasten und fasten? He said, how many fast do I fast? To become saved. Aber er hat mich gefragt, wie viel hast du gefasst, um errettet zu werden? He said, did I fast to become saved? Wurdest du, hast du gefastet, damit du gerettet wirst? Ich sagte, nein, habe ich nicht. He said, then, if I did not fast to become saved, I don't need to fast to have a house. Dann, wenn du nicht gefastet hast, um ein Kind Gottes zu werden, dann brauchst du auch nicht fast, um ein Haus zu bekommen. Amen. He said, I don't need to fast. He said, you know, to be saved is the greatest miracle. Errettet zu werden ist das größte Wunder, was es gibt. Das ist größer als ein Haus bekommen oder ein Auto bekommen oder irgendwas anderes. Amen. He said, just believe. Wir sollen einfach nur glauben. And that is how we believe. Und so glauben wir. And everything was done. Und so wurde alles getan. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. There's nothing we can do against the truth. Es gibt nichts, was wir gegen die Wahrheit tun können. A lot want God to change the truth. Viele wollen, dass Gott die Wahrheit ändert, aber er wird sie nicht ändern. I have a sister that I've been praying and fasting for a house. Ich habe eine Schwester, die schon lange für ein Haus gefastet hat. Tag über Tag über Tage. Dry fasting, wet fasting and every fasting. Jegliche Art von Fasten. But upon all, it's not trotzdem hat es nicht funktioniert. Amen. He cannot change his system. Er wird sein System nicht ändern. All you need to do just know, and pray for his desire. Du musst einfach nur für seine Wünsche beten, ihn kennenlernen. Amen. Dass sein Wille in deinem Leben geschieht. Dass du das liebst, was Jesus liebt, und das hasst, was Jesus hasst. Amen. Halleluja. Alles, was er für dich hat, wird er dir nicht vorenthalten. Der wahrhaftige Gott. Stop living like beggars. Hört auf, wie Bettler zu leben. Amen. Stop begging him. Hört auf, ihn anzubetteln. You know, when you are begging, you know somebody rejoices. Wenn wir ihn anbetteln, gibt es jemanden, der sich darüber freut. Der Teufel freut sich. He knows that you don't even know. Weil er weiß, dass wir unsere Identität nicht kennen. Er weiß, dass wir nicht wissen, dass wir Söhne sind. You know, if my daughter comes to me, I keep on begging and begging and begging. Meine Tochter zu mir kommt und mich anbettelt, dann würde ich Fragen stellen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Please go to Matthew 18. Let us quickly see something there. Amen. Matthäus 18. Matthew 18. Matthäus 18. Praise the Lord. Halleluja. Are we there, please? Matthew 18. Matthäus 18. We will not go far today because of a lot of things we have to do. Amen. Amen. Matthew 18. Okay. If you read it from one. It's okay. He said, Sahabu, can you help us to read one and two chapters? Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellt es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, ihr werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Who is the greatest in the kingdom of heaven? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember, you are a baby. Erinnert euch, ihr seid for Babys für ihn und das für immer. That is how to be the greatest in the so sind wir der Größte im Königreich des Himmels. Amen. Amen. And Jesus called a little child unto him. You know, before this time, I thought, you know, religion taught us that this little child means God loves little children. Vorher dachte ich immer, dass dieser Vers da heißt, dass Gott einfach Kinder mag. He loves everybody. Aber Gott liebt jeden, both adult and ob Erwachsene oder Kinder. It's not talking about loving the natural children. Es geht nicht um die natürlichen Kinder. It's talking about you and maybe a baby to Christ. Es geht darum, dass du und ich, dass wir Kinder Gottes, auch Kinder sind vor Gott. Amen. Amen. Just like parents have babies. So wie Eltern so Babys also haben, you are a baby. So sind wir die Babys von Christus. Und das ist unser ganzes Leben. Amen. Wir werden vor ihm niemals 18 sein. Amen. Oder 21 that sein. Now 18 years, I cannot live on my own. Das, wird, like that das gibt es nicht in seinem Königreich. Amen. Amen. You live as a baby for wir him, leben him. Als Baby für immer Amen. Vor ihm. Amen. He changes your pampers. Er wechselt unsere Windeln ständig. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And Jesus called a little child unto him. Jesus hat ein kleines Kind herbeigerufen. And set him in the midst of them. Und hat, achso, sorry. Verse 3. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become like these children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Mm. You can see that the kingdom of heaven is a place. Ihr seht, das Königreich des Himmels ist ein Ort. It's a kingdom. Es ist ein Königreich. A country. Es ist ein Land. A kingdom is not a religion. Ein Land ist keine Religion. On it, please, so that you are used to it. Amen. Amen. A kingdom is not ein Königreich a religion. Ist keine Religion. I don't have a religion. I have ich habe keine Jesus Religion, Christ. Ich habe Jesus Christus. I live in his kingdom. Ich lebe in seinem Königreich. Amen. UK is not a religion. Das Vereinigte Königreich United Kingdom is not a religion. Ist keine Religion, es ist ein Land. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And Jesus called it, he said, the kingdom of heaven. Und Jesus hat gesagt, es ist das Königreich des Himmels. You look at a kingdom always have king. Ein Königreich hat immer einen König. Somebody get it. That's why Jesus is our king. Deswegen ist Jesus unser König. Amen. Amen. A kingdom always have royal family. Ein Königreich hat immer ein Königreich hat immer eine königliche Familie. You are the royal family. Und du bist die königliche Familie. Du und ich. Praise the Lord. Halleluja. The king, the kingdom and the royal der family. König, das König, die königliche Familie und das Königreich. And we are now citizen of heaven. Und wir sind jetzt Bürger des Himmels, wenn wir errettet sind, wenn wir Kinder Gottes sind. Amen. Amen. A citizen, not a member of a church. Bürger des Himmels, wir sind nicht Mitglieder einer Gemeinde. Amen. Amen. The Lord. Halleluja. You are a citizen of wir sind Bürger eines Königreiches. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, religion bring everything down. Religion bringt emotion. Alles runter. Amen. Amen. Amen. Not church is not like a club. Die Kirche ist auf einmal wie ein Verein. It's not like a club. Es ist wie ein Verein. It's never a club. Aber es ist kein Verein. Und es wird niemals ein Verein Amen. Sein. Amen. It's a kingdom. Es ist ein Königreich. It's a royal family. Es ist eine Familie. Eine königliche Familie. Special people, peculiar people. Voll mit auserwählten Kindern. Amen. Amen. Where you come, that everyone, where you carry heavy load, Jesus, he said, come unto me. Jesus sagt, all die ihr mühselig beladen seid, kommt zu mir, ich nehme euch diese Last weg. Amen. Amen. You look at religion. Religion can never save you. Religion kann dich nicht retten. Amen. Amen. Religion, we say, go to God. Religion sagt, geht zu Gott. And Jesus said, come to aber Jesus sagt, komm zu I mir. Am God. Ich bin Gott. Amen. Mohammed, say, go to God. Mohammed sagt, geht zu Gott. All this, you know, they say, go to God. Sie sagen immer, geht zu Gott. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Denn ich bin der einzige Weg. Amen. Es gibt keinen anderen Weg. Amen. Du erniedrigst dich. Du siehst dich als ein Kind, als ein Baby. Amen. Die Lehre, dass du dich als Christus hier siehst. Will you leave this baby alone? Wirst du dieses Baby alleine lassen Amen. Irgendwo? You nein. You see this baby in Aldi, you know that the mother and the father they are dead. Wenn du Saraya an der Kasse bei Aldi siehst, dann wirst du glauben und denken, dass Alberto und Amina irgendwo da sind in der Nähe. Weil Saraya kann nicht alleine da hinkommen. Egal wo du bist, er ist da. Praise the Lord. Halleluja. And you are never going to be afraid. Und deswegen hast du auch keine Angst of whatever is outside. Vor dem, was da draußen children, ist. The air you breathe is Christ. Weil für uns Kinder Gottes selbst die Luft, die wir einatmen, ist Christus. The air we breathe die Luft, die wir einatmen, ist Christus. Let me go further. Amen. Amen. Then in verse 5. And whosoever, whoso shall receive one such little child in my name, receive me. Oh, Daddy. Praise the Lord. Halleluja. And you see how special you are. Seht ihr, wie besonders wir sind? You know, you cannot feel it because it doesn't work by feeling. Du fühlst das nicht, weil das keine Gefühlssache ist. Amen. Amen. You can, you know, five senses does not. It's, you, in Christ's work, five senses doesn't work at all. In der Welt von Christus sind die fünf Sinne nicht brauchbar. You know, you don't feel you are a Nigerian. Du fühlst dich nicht wie ein Nigerianer. You don't feel, you don't look. I don't feel it. Ich fühle das nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt. Ob du dein Land fühlst. You feel your land. Fühlst du dein Land? No, you never das fühlst feel du nicht. Amen. The kingdom, you never feel it. Du fühlst das Königreich Gottes nicht. Das you believe you are Nigerian. You believe you are son of du glaubst, dass du ein Nigerianer bist. Du glaubst auch, dass du ein Kind Gottes bist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Whosoever shall receive such a little child in my name, receive me. But whosoever shall offend one of these little ones, which believe in me, it will be better for him that a millstone will hang about his neck and that he will drown in the depth of the sea. Praise the Lord. Halleluja. Can you see how dangerous you are? Seht ihr, wie gefährlich ihr seid? Can you see how dangerous you are? Seht ihr, wie gefährlich ihr seid? Amen. Amen. You know, God's children, they are afraid of everything. Kinder Gottes aber haben Angst vor allem. They are afraid of everything. Sie haben Angst vor allem. Because principalities have taught them how to be afraid of everything. Weil Mächte und Gewalten ihnen gezeigt haben, wie man Angst hat. Amen. Amen. They have taught people a lot. About their own system, their own ways. Sie haben den Menschen viel über ihre eigenen Systeme und ihre eigenen Wege beigebracht, ihre eigenen Gesetze. They taught us a lot of things. Sie haben uns vieles beigebracht. They taught us that if a wife, you know, if a husband and wife should fight. Sie hat uns beigebracht, dass es doesn't matter if you fight. Dass normal ist, dass Ehepaare sich streiten. In Christ's world, there should be no fight. Aber in der Welt von Christus, da sollte es keinen Streit geben. Is somebody getting it? Hmm. You know, they're normal, you know, evil ways, you know, it's now normalized. Das Böse wird normalisiert. Amen. Brothers and brothers can fight. Brüder und Brüder bekämpfen sich. Amen. You know, the principality, they have their rules and regulations. Die, they have their laws. Gewalten und Mächte, sie haben ihre Regeln. They now normalize their system. Sie normalisieren ihr eigenes System. Amen. They normalize everything. Sie normalisieren alles. So that you are so used to it. Dass du daran gewöhnt bist. And we now call evil normal. Und dann wird das Böse normal nennen. They call evil normal. Das Böse ist that's normal. Husband and wife to fight. Dass Ehemann und Ehefrau Streit haben, ist normal. Normal. Aber das ist nicht normal. For people to fight is not dass Leute normal. Sich bekämpfen, ist nicht they normal. You fight, you're not settled. That's not, you know, it's go to James. Jakobus. Praise the Lord. Halleluja. James 3. Amen. Jakobus 3. I see something there. James 3. Jakobus 3. There is someone who will close them, postpone the rest. Amen. Amen. Vers 16. Jakobus 3, Vers 16. It says, for where envy and strife is, there is confusion and every evil war. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Where envy and strife is, wo Neid und Selbstsucht ist, fighting and quarreling. Kämpfen says, und Streit. Du öffnest dem Teufel die Tür, um reinzukommen in dein Haus, damit er sein Werk tut, nämlich zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Amen. Principality says it's normal. Die Mächte sagen, es ist normal. Amen. But here God is saying it's not normal. Aber hier sagt Gott, das ist nicht normal. He said, we are envy and strife. Dort, wo Neid und Selbstsucht ist, da ist jedes böse Werk. You open the door for cancer to come into wir öffnen die Türen für Krebs, für Krankheiten. You open the door for corona to come. Wir öffnen die Türen für Corona, für you Dinge. Open the door for things or for evil things für come. Böses, was and einkommen soll in unser Leben. He said, there is every evil thing. Das ist jedes böse Werk. You open the door for, wir öffnen for demons to come die Türen für Dämonen. Hate strife. Hasse Streit. Hate fighting Hasse and quarreling. Kampf. Hate it. Abraham Hasse hate es. Abraham hat es gehasst. Er hat es gehasst. You know, he's separated from Lot. Deswegen hat er sich auch von Lot he getrennt. Says, so that there will be no problem. Ich trenne mich lieber von ihr, damit es keine kein Krieg gibt zwischen uns. It's better to be besser, getrennt zu sein, als sich zu schlagen und zu bekämpfen. Are you getting it, please? Yeah. It's better to be, besser. You know, you separate not to fight and not separate and fight. Aber man trennt sich nicht im Streit, sondern man trennt sich, damit man nicht streitet. Abraham, did the same, did, Abraham hat das Gleiche gemacht. Said, let us separate, so komm, that wir trennen there uns, no fight. Damit es keinen Streit gibt. Instead of fighting and fighting and fighting, anstatt zu streiten, separate. Dann trenne dich lieber. Even his husband and wife. Auch wenn es Ehemann und Ehefrau Amen. Ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Are you getting it, please? Mm-hmm. We learn to live, to know how to live like children. Wir lernen zu erkennen, wie wir als Kinder leben sollen. You know, the teaching here helps you to know, hier, to remember that you are a baby forever. In dieser in unserer Lehre erinnern wir einander daran, dass wir für immer Kinder, Babys sind für Christus. Amen. Amen. Who is not afraid of the past? Wer hat keine Angst vor der Vergangenheit? You know, baby is not afraid of the past. Babys haben keine Angst ask my baby vor der Vergangenheit oder vor der, oder vor der Zukunft. What about the past? If we say, hey, praise the Lord. Halleluja. You know, babies do not, you know, the past do not pursue them. Die Vergangenheit holt sie nicht ein. They are not afraid of it. Sie haben keine Angst davor. They are not afraid of the present. Sie haben keine Angst vor and der Gegenwart. Afraid of the future. Und sie haben auch noch lange keine Angst vor der Zukunft. Jesus said unto you, we are like those little babies. We are not there. Jesus sagt, erst wenn wir so wie diese Kinder sind, sind wir da. Who never worry for anything. Die sich vor nichts Sorgen machen. Oh, you need to, you know where children are playing. You know, wenn Kinder spielen. Some of you have sisters, brothers. Amen. You know when they are playing, their parents are there. They are playing, they are doing everything. You know what is going to frighten them or threaten them is when their parents are not there. Sie spielen ohne sich Gedanken oder Sorgen zu machen, aber das, was ihnen auf einmal Angst macht und was dafür sorgt, dass sie das Spiel unterlassen und aufhören, ist, wenn die Eltern noch einmal verschwinden. Dann fangen sie an zu gucken und zu suchen. So also Jesus wants you to fear und so möchte when he's not there. Jesus, dass wir Furcht haben, wenn er nicht da ist. Amen. Jesus that is now your mother, your father, denn your Jesus brother, ist your jetzt Vater, Mutter, you are born Schwester, again. Bruder für dich. He's no longer the natural family. Es ist nicht mehr die natürliche Familie. He's now Christ as a family. Es ist Christus als Familie. Amen. I'm not saying don't be there for your natural ich sage family. Nicht, dass wir nicht da sein sollen für unsere natürliche Familie. Therefore Christ's sake. Aber sei da, damit sie zu Christus let kommen. It be because of sei Christ. Da wegen Christus. Let it be to bring them to Christ. Sei da, damit sie, damit du sie zu Christus Christ. Bringst, wenn sie nicht zu Christus schon gehören. Let it be to help them to know Christ. Damit sie Christus kennenlernen. Where two or three are gathered in his name, he's there. Weil da, wo zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen, dort ist er auch. In his name. In seinem but Namen. You are going to come gather in another name. Aber du kannst dich auch in einem anderen Namen versammeln. Any gathering that is not based on Christ is Satan's gathering. Jede Versammlung, die nicht im Namen von Christus stattfindet, findet im Namen des Teufels statt. It might even be your brothers and sisters. Selbst wenn es eine Familienfeier ist. Dass wenn es ein Geburtstag ist, wenn es nicht um Christus geht, wenn es nicht Christus ist, der verherrlicht wird dadurch, dann wird der Teufel dadurch verherrlicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. And babies never pay debt. Und Babys bezahlen auch keine Schulden. They are not afraid of debt. Sie haben keine Angst vor Schulden. Somebody getting it. Are you getting it, please? You know, to be afraid of debt. Dass wir Angst haben vor Schulden. There was a time when we were so much in debt. Es gab eine Zeit, da hatten wir so viele Schulden. And you know, I said, Father, how are we going to? Ich habe gefragt, Vater, wie sollen wir da rauskommen jemals? He said, I'm are you the one paying them? Hat er mich gefragt, bist du derjenige, der zahlt oder ich? Praise the Lord. Halleluja. If I can give life, I can pay any money. Wenn ich dir Leben geschenkt habe, dann kann ich dir auch if Geld geben. Somebody get it. Amen. Are you please? Das Problem ist, dass wir ihn nicht kennen. And we are not even hungry of him. Und dass wir ihn nicht suchen. We are hungry of things. Wir suchen Dinge. He says, seek first the kingdom. Aber wir sollen ihn suchen, das Königreich suchen. Seek to know me. Suche ihn kennenzulernen. In me is all your Denn in ihm ist alles, was wir brauchen. And all this wealth will pursue und dieser ganze Reichtum wird uns hinterherjagen. Häuser, Autos, was immer es They ist. Will run after es wird dir hinterherlaufen. You know me. Du erkenne mich. And those things will know you. Und dann werden diese Dinge dich finden. Those properties will know you. Dieser Besitz wird If dich finden. You can know me. Wenn du mich erkennen kannst. Somebody get in. Amen. And do we know him Aber erkennen wir ihn heute? Amen. You know, in Nigeria, Nigerians are here, okay? Praise the Lord. Hallelujah. You know what is Jara? In Nigeria. I don't know if you know what is Jara. Gibt es sowas wie einen Bonus? You know, after buying rice, they put Jara. Nachdem man Reis gekauft hat, kriegt man noch ein bisschen Bonus dazu. Which of the two is going to belefuel you? Aber wovon wirst du satt? Satisfy you. Was wird dich zufriedenstellen? Amen. The Jara or the real food? Dieses kleine Extra dazu, was du dazu bekommst, oder der ganze Teller? The real food. Das ganze Essen, der Amen. Ganze Teller. Seek me. Such nach Christus, er ist der wahre Teller. Christ. Aber Leute verlassen den wahren Teller und sind hinter diesem Bonus her. They pursue Jara, they pursue, you know, they pursue wealth. Sie sind hinter dieser They pursue house, they pursue car. Hinter Häuser gegen hinter Besitz her. Amen. You don't go to church before any motive. They are all evil motive. Das sind alles bösartige Motive. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let it be Christ alone. Lass zu, dass es Christus alleine ist. Praise the Lord. Halleluja. Babies never. They never own any debt. Babys haben keine Schulden. And never pay any debt. Und sie bezahlen auch keine Schulden. It's their parents that own the debt. Es sind die Eltern, die Schulden bezahlen. Amen. Amen. Whatever debt Was immer die Schuld ist, die du hast, let it be of Christ. Lass zu, dass Christus sie begleicht. Submit it to Christ. Übergebe es Christus. Don't be afraid of anything. Hab keine Angst vor irgendwas. Amen. You know, you believe you're in control of your life. Du glaubst, dass dein Leben kontrolliert. You don't believe he's in control of any debt you Aber du glaubst nicht, dass deine Schulden kontrolliert. Your life and your debt. Deine Schulden, deine Finanzen oder dein Leben. Was ist größer? Amen. Amen. Which of the two is greater? Was davon ist größer? If he can handle your life, he can Wenn er dein Leben handeln kann, dann kann er auch alles andere darin handeln. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Don't be worried. Macht euch keine Sorgen. Amen. Amen. Worried cannot achieve anything. Weil Sorgen dir nichts bringen werden. All these sicknesses and diseases, they are coming from worry. All diese Krankheiten und Plagen kommen durch Sorgen machen. Wir waren in Nigeria. Es war gut, dass wir fast 4 Monate da waren. Weil wir die Leute richtig sehen konnten, wie viel Sorgen sie sich machen. Selbst die, die zur Kirche gehen. So schmerzhaft ist das. Diese Lügen, die sie leben. Die sagen Sachen wie, dass wenn du das Haus Gottes nicht segnest, bist du nicht gesegnet. Amen. And for all the time, it's just always, you know, I know people move by fear. Ich weiß, Leute bewegen sich durch Angst. Amen. Amen. But it profit them nothing. Aber es bringt ihnen nichts. Amen. Amen. The lies everywhere. Die Lügen überall. People are so much afraid. Leute haben Angst. Fear everywhere. Überall Furcht. Worries upon worries. Sorgen über Sorgen. Amen. Amen. It's like rat race. Es ist wie ein Rattenrennen. People are running. Leute rennen. No peace. Kein Frieden. No joy. Keine Freude. They pretend to laugh. Sie tun so, als ob sie lachen. Amen. It's not coming from the Aber es kommt nicht aus dem Herzen, das Lachen. You rejoice Die wahre Freude you believe you have Christ. Ist, dass wenn du Christus glaubst, dass du Christus hast. If you allow Christ to be your joy, dass wenn du zulässt, dass Christus deine Freude ist, dann kannst du auch aus dem Herzen lachen. Amen. Amen. If you believe, because every situation will be telling you, You are nothing. Weil jede Situation wird dir sagen, du bist ein Niemand. Amen. Du bist ein Nichts. Things are good for you today. Wenn Dinge gut laufen Wait heute, until tomorrow. Warte bis morgen. Wait until next month. Warte bis nächsten Monat. When you hear the terrible Wenn du wieder eine neue schreckliche Nachricht hörst, that will that will threaten die dir wieder Angst macht. But if you allow Christ to be aber your du zulässt, dass Christus deine Freude that ist. Christ, that is your joy, is untouchable. Dieser Christus, der deine Freude ist, macht deine Freude unantastbar. And that is why for God's children. Deswegen für Kinder Gottes, things are good or bad, it doesn't matter. Ob die Dinge gut laufen oder schlecht laufen, ist egal. Praise the Lord. Halleluja. Things are good or bad, ob die Dinge gut laufen oder schlecht laufen, ist egal. Was zählt, dass wir ein Kind Gottes sind, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir uns an Lukas 10 erinnern. Die Jünger haben sich darüber gefreut, dass sie Dämonen austreiben konnten. Sie haben Dämonen ausgetrieben, haben sie gesagt. In einer Kirche wäre das Freude. Halleluja. Amen. Lukas 10. Lukas 10, Vers 16. And he said, he that heareth you, heareth me. Are we there, please? If they hear you, they hear me. Wenn sie euch hören, hören sie mich. Some people want to hear those that are raised from the dead before they believe. Ein paar Leute wollen erst die hören, die wollen auf die hören, die schon mal gestorben sind, schon mal im Himmel waren. Aber du brauchst diese Art von Zeugnis nicht. Du brauchst einfach nur Christus. Christus ist auferstanden, das reicht. Du brauchst keine dritte, vierte Person, die auch auferstanden ist, um das zu glauben. He that heareth you, heareth me. Praise the Lord. Halleluja. Ich sage Leuten immer, wenn du mich auf mich triffst, ist das kein Zufall. Because I know what I denn ich weiß, wen ich trage in mir. Amen. Amen. I preach it a lot in Nigeria. Ich habe das sehr oft geprägt in Nigeria. In the Gemeinden. You know the preaching. You see how they are hungry, but not. Die Leute sind hungrig nach der wahren Botschaft, aber sie kriegen nicht die wahre Botschaft. Amen. Und das ist schmerzhaft. How man deceive man. Wie Menschen andere Menschen betrügen, um ihre eigenen Taschen voll zu machen. Amen. And these people are so poor. Und diese Leute sind so arm. They are so poor. Die sind so arm. I preach and never take any money from them. Ich habe gepredigt und kein Geld von diesen Leuten genommen. We are even giving them. Wir haben ihnen sogar Geld gegeben. Because I could see that. Weil ich konnte sehen, they were all in pain. Weil sie in Schmerzen gelebt haben. Amen. The true Christ is not there at all. Der wahrhaftige Christus ist nicht da. You want to have children, bring money. If you want to have this, what about if you are, you know, blessing the house of God is not. God, no one can bribe God. Niemand kann Gott bestechen. Amen. Amen. You cannot, you know, if you give me, I give you. That's not God's system. Gottes System ist nicht, wenn du mir das machst, dann gebe ich dir das. Das funktioniert so nicht. He gave you. Er hat dir gegeben. You have already been given, that's why you can give. Dir wurde gegeben und deswegen kannst du geben. You are trusting him, that's why you are du vertraust ihm, deswegen gibst du. You are giving out of love. Du gibst aus Liebe und nicht aus Angst. Is somebody getting it? They force you to give out of fear. Aber sie zwingen dich aus Angst zu geben. So evil. Und das ist bösartig. You know who will benefit it? Wer wird davon profitieren? The pastor. Der Pastor. The children of aber die Kinder der Gottes because die bringt they are es nicht. Giving out of necessity. Weil sie aus Zwang geben. And no wonder they never like my preaching. There is evil. Deswegen mochten auch viele meine Predigt dort nicht. And they never like it. They said I should come and teach them so that they can teach the people, not teaching the people direct. It's terrible. Praise the Lord. Halleluja. He that heareth you, heareth me. And he that despise you, despise me. And he that despise me, despise him that sent me. Amen. And the 70 return again with joy, saying, Lord, even the devils were subjects unto us through your name. You know, if you cast out devil here, people will be happy. Wenn du hier einen Dämon austreiben würdest, würden Leute ausrasten, würden schreien, würden sich freuen. And if somebody fall down here, died. Oder wenn jemand hier stirbt. And I ran down, we pray for that und wir beten, person, and that person und die Person steht auf. You know, there is joy. Da gibt es Freude, Geschrei, Jubel. Because miracle has been done. Weil ein Wunder getan ist. We are not created for miracles. Aber wir wurden nicht für Wunder erschaffen. We are created for blessing. Wir wurden für den Segen erschaffen. Amen. Amen. That person will not even fall down. Dass die Person noch nicht mal sterben muss. Is somebody getting Amen. Amen. Amen. God did not create his family. For miracle. Gott hat seine Familie nicht für Wunder erschaffen. Miracle, you know, if you look at the world today, religion, they pursue miracle. Religion ist immer hinter Wundern her. Christianity is all about miracle. Christentum ist immer hinter Wundern her. Satan will perform it in Aber der Teufel wird dir Wunder zeigen und du wirst ihm glauben. Amen. He will use it to, you know, if you want to kill a fish. Wenn du einen Fisch töten willst, du gibst ihm einen Köder, etwas, was ihn anlockt. Are you going to pity that fish? It's going to land in your tummy. Du gibst diesem Fisch nicht diesen Köder, damit du diesen Fisch als Haustier behältst, sondern du gibst ihm diesen Köder, damit du ihn tötest. Amen. Amen. You know, Satan give weight. Der Teufel gibt There's Reichtum. No doubt about it. Das stimmt. But there are a lot of sorrows. Aber sehr viel Leid kommt danach. A lot of weeping. Sehr viel Geweine He never kommt danach. Give you thing free. Er gibt dir nichts umsonst. He give you one, he take 100 from you. Er gibt dir eins und fordert 100. He gives you money and he uses that same money to destroy you. Er gibt dir Geld und dieses Geld nutzt er nicht zu zerstören. He raises you up. Er erhöht dich. He will not bring you down softly. Und wird dich nicht leicht runterbringen. He will leave you to fall er erhöht down dich, damit du noch länger, damit dein Fall, dein Sturz noch schrecklicher ist. You know, if you lift something up and bring it down gently, it's good. Wenn du etwas erhöhst und etwas langsam wieder ablegst, ist es okay. Es kommt runter, aber es kommt langsam runter. Der Sturz ist nicht so schlimm. But if you take it aber wenn du es erhöhst und dann fallen lässt, then it's coming. It's like somebody jumping from plane. Es ist so, dass du aus einem Flugzeug springst. And it's coming and it's jumping. You know where it's going to fall. You don't Dieser know. Aufprall ist tödlich. That fall is a terrible fall. Es ist ein schrecklicher Aufprall. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Verse 17. The 70 return again. Susie, can you help us to read verse 17? Jenny, help us to read 18. Not Jennifer, Jenny. Könnt ihr ein bisschen lauter reden wegen hier der Aufnahme? Ah, danke. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. To help us to read verse 19, please. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Praise the Lord. Halleluja. And the servant returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Can you see your protection? Seht ihr euren Schutz? We're protected. Gut beschützt sind wir. Can you see your protection? Seht ihr euren Schutz? Our children. Kinder Gottes. If you really know who you are, wenn wir wirklich wissen, wer wir sind. You know, I said it earlier today. I said you want to go to the hospital and see. Ich habe gesagt, dann würdet ihr ins Krankenhaus rennen, um die Leute da rauszuholen. Aber Ärzte würden euch bekämpfen, weil wo kriegen sie denn ihr Geld her, wenn niemand mehr krank ist? Praise the Lord. Halleluja. Verse 20. Notwithstanding in this, rejoice not. Your joy should not be about Miracle. Eure Freude soll nicht wegen Wundern sein. Or oder weil jemand wieder von den Toten auferweckt wurde. Oder weil es eine Antwort jetzt wieder gibt auf eine Frage. He said, look at 20, please. 20. That 20 is very interesting. Dieses 20 ist sehr wichtig für uns. Notwithstanding this, rejoice not. You know all those things, all those miracles, they should not Diese ganzen be your Wunder, joy. Das sollte nicht deine Freude sein. He said, your joy, look at your joy. That is Spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That we are God's children. Dass wir Kinder Gottes sind, das ist unsere Freude. And how many people can even see that? Aber wie viele Leute freuen sich darüber? Und wie viele Leute können das sehen? Nur du und Christus. Amen. Amen. No one can see that. Niemand kann das sehen. Amen. Amen. Es steht nicht auf deiner Stirn. You know, if somebody died here and just you pray and that person is up, this street will be covered with people. wenn jemand stirbt und auferweckt werden würde von dir, überall wäre auf einmal Fernseher, Radio, alle Leute wären hier, um sich das anzuschauen. The Bible call it evil generation. Aber die Bibel sagt, eine böse Generation. Amen. Ja. They are not hungry of Christ. Sie suchen nicht nach Christus. They are hungry of sie suchen nach Wunder, nach Dingen. They are hungry of things. Sie wollen Dinge. Amen. Amen. And no wonder things run away from deswegen them. Laufen auch die Dinge von ihnen weg. If you pursue money, wenn du Geld money hinterherjagst, wird es vor dir weglaufen. Better pursue Christ. Sei lieber hinter Christus her. We will stop here because of a lot of things we are going to do. I know the time is early. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because we have people that are